Täglich gehen 1,4 Milliarden Menschen auf Facebook. Unterm Strich ist das Unternehmen in den vergangenen 3 Monaten weiter gewachsen. Es sind 32 Millionen neue Nutzer dazugekommen. Allerdings, es ist das langsamste Wachstum seit 2015. In den USA ging die Zahl der täglichen Nutzer sogar erstmals zurück, von 185 auf 184 Millionen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg begründet das mit den Änderungen am sogenannten Newsfeed, also all den Meldungen, die einem im Hauptfenster angezeigt werden. Besonders betroffen Videoinhalte. Konsequenz: pro Tag ist der Facebook-Konsum um mittlerweile 50 Millionen Stunden zurückgegangen. Das hatte Zuckerberg bereits vor einigen Wochen angekündigt. Das Netzwerk will nämlich wieder zu seinen Anfängen zurück. Es werden mehr Einträge von Freunden und Verwandten angezeigt und weniger Inhalte von Medienanbietern. Auf lange Sicht, so die Einschätzung des 33-Jährigen, werde das Facebook wieder attraktiver machen. In Deutschland ist die neue Newsfeed-Einstellung noch nicht aktiviert.